dein Lied, ein kleines Lied, in dem ein Traum voll stiller Liebe blüht, für dich allein, eine heiße ungestillte Sehnsucht tritt die Melodie. Kleines Lied, in dem ein Wunsch von tausend Stunden glüht, bei dir zu sein. Sollst mit mir im Himmel leben, träumen über Stille schweben, ewig scheint die Sonne dir und bei. Und mit dir mein Glück, hörst du die Musik, zärtliche mein Glück.